WDR 5 Erlebte Geschichten. Bei Sigi Loch dreht sich alles um Musik und das seit weit über 50 Jahren. Als die Beatles in Hamburg im Star Club auftraten, kam Siegfried Loch, 1940 in Stolp in Pommern geboren, auf die geniale Idee, die Musik live aufzunehmen und auf Platte zu pressen. Live-Mitschnitte statt Studioaufnahmen. Ein guter Riecher, den Sigi Loch auch später bewies, wenn es darum ging, Talente zu entdecken und bekannt zu machen. Weil Katja Witkiewicz in der Epsteinstraße in Berlin wohnte, machte er aus ihr Katja Epstein mit Erfolg. Auch Udo Lindenberg wollte vom Produzenten Loch herausgebracht werden. Dem aber gefiel Udos Nuschelgesang nicht, er lehnte ab und ärgert sich seither ständig, wenn er auf Lindenberg angesprochen wird. Dafür hatte er bei Marius Müller-Westernhagen wieder die richtige Ahnung, auch bei Heinz-Rudolf Kunze und vielen anderen, die auch jetzt, 75 Jahre alt, aufspürt. Mit 15 habe ich durch Zufall eigentlich Jazz gehört und Sidney Bechet war der Künstler, der mit einem einzigen Konzert mein Leben verändert hat. Zunächst wollte ich alles über diese Musik wissen, habe gelesen und Platten gekauft wie ein Wilder und versucht Geld zu bekommen, um diesem Drang nachkommen zu können. Dann kam der Wunsch, diese Musik selbst zu spielen. Also habe ich eine Band gegründet, habe sehr bald festgestellt, dass mein Talent als Musiker wohl nicht ausreichen würde, um irgendwann mit meinen Idolen auf Augenhöhe irgendwann mal selbst spielen zu können. Also ging es darum, zunächst einmal einen Einstieg zu finden. Und ich wurde Vertreter für die Elektroda und habe Platten verkauft, habe gelernt, wie schwer es ist, Musik zu verkaufen. Und dann passierte es, als ich als Vertreter der Elektroda zu einem Schallplattenhändler, es war in dem Fall Musikhaus Mewes in Braunschweig, werde ich also nie vergessen, da stand ein Kollege von Philips am Tresen und die Verkäuferin sagte, hören Sie, ich habe hier einen Kunden, der sagt, es gibt eine neue Platte von Miles Davis. Nachdem zu dem Zeitpunkt gerade Porgy and Bess von Miles Davis und Gil Evans so ein kleiner Jazz-Hit gewesen ist und er sagt, gibt's nicht, wüsste ich. Und da ich das Glück hatte, damals schon das Downbeat-Magazin als Abonnementkunde zu haben, wusste ich, dass es eine neue Platte kam. Ich korrigierte also den Kollegen, ich sagte, du, das ist leider nicht richtig, es gibt eine neue Platte, die heißt Sketches of Spain. Das hat er dann weitergetragen an seine Zentrale in Hamburg und die haben dann gleich geschaltet und gesagt, ja, wer war denn das? Und so bekam ich den Job angeboten, als Labelmanager für Philips nach Hamburg zu kommen. Das, was es im Verlagswesen für Lektoren gibt, ist im Musikbusiness, ist der Labelmanager. Als ich 62 in Hamburg anlandete, gab es zwei wirklich einschneidende Erlebnisse für mich. Ich pilgerte jedes Jahr im Oktober nach Düsseldorf zum Deutschen Amateur-Jazz-Festival. Und der Star dieses Festivals war immer der Klaus Doldinger. Und dieser Klaus Doldinger, der trat im Oktober 1962 in Düsseldorf auf dem Amateur-Festival jetzt auf, aber nicht mehr im Wettbewerb, sondern indem er seine professionelle Band, das Klaus Doldinger Quartett, vorstellte. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich ihm spontan in einem Anfall von Größenwahn einen Antrag gemacht habe, dass wir Platten zusammen machen wollen. Das war also natürlich sehr schnell getan. Als ich am nächsten Tag wieder aufwachte und nüchtern war, war mir klar, wie schwierig das sein wird, das meinem Chef zu verkaufen. Aber es ist mir gelungen. Das war das eine einschneidende Erlebnis. Das andere war, dass in dem Jahr die erste Konzertserie des American Folk Blues Festivals stattfand. Sonny Boy Williamson oder Memphis Slim, Willie Dixon, dass die nun nicht in irgendeinem Club auftraten, sondern auf großen Konzertbühnen standen, war einfach eine Sensation. Und nachdem die erste Platte bei Polydor erschienen war, habe ich mich dann bemüht, in der Folge diese Sachen produzieren zu dürfen. Und durch eine sehr gute persönliche Beziehung zu den Veranstaltern Lippmann und Rau ist mir es dann gelungen. Das heißt, ich habe 1963 dann zwei ganz entscheidende Platten gemacht. Das erste war das Album Doldinger, Jazz Made in Germany. Und das zweite war eben das Album American Folk Blues Festival. Aber es gab dann noch eine dritte Entwicklung und das war natürlich die Gründung des Star Clubs, auch in demselben Jahr. Auf den Plakaten aufgelistet waren an erster Stelle Tony Sheridan, an zweiter Stelle die Beatles, an dritter Stelle die Surgers und eben auch die Rattles. Ich bin dann einfach neugierig, wie ich war, dorthin gegangen und stellte fest, dass diese jungen Musiker eine Musik spielten, die zwar neu war in einer Art, auf der anderen Seite aber sehr stark verwurzelt waren mit dem, was ich ohnehin liebte, nämlich Blues und Rhythm and Blues. Und Gott sei Dank habe ich wieder meinen Chef damals überreden können, mich darauf einzulassen und das aufzunehmen. Wir haben dann eine ganze Woche im Star Club aufgenommen, mehr oder weniger Tag und Nacht. Und dann habe ich nochmal 2 Wochen gebraucht, um aus diesem gesamten Material eine Platte zusammenzustellen. Denn die Verabredung mit dem Eigentümer des Starclubs, Manfred Weißleder, war, dass er sagt, ihr bekommt die Bands umsonst, aber die Bedingung ist, am Ende müsst ihr mir versprechen, dass davon eine Langspielplatte erscheint. Nun muss man wissen, zu dem Zeitpunkt waren Langspielplatten eine Rarität. Das Schallplattengeschäft bestand zu 80% aus Single-Hits. Dann habe ich das also zusammengeschnitten und dann musste ich diese Produktion, wie üblich, in der sogenannten Repertoire-Sitzung den hohen Herren bei Philips vorstellen, die darüber zu befinden hatten, ob das erscheint oder nicht. So, ich kam also rein und dachte, ich habe was ganz Tolles gemacht und lege das Band auf, fange an, das abzuspielen und sehe, wie mein Chef, der natürlich immer noch der Meinung war, das sei ja Jazz, weil ich sei ja schließlich Labelmanager Jazz. Und dann hörte er diese neue Musik. Und dann wurde das Gesicht immer roter und der Hals immer dicker. Und nach der 2. Nummer hat er noch gesehen, hört diesen Scheiß auf, das wird nicht veröffentlicht, aus. So, jetzt saß ich da mit meinem Glück und bekam auch ein bisschen Angst. Und ich erinnerte mich auch daran, dass Herr Weißleder ein Mann mit großer Statur war und dem wir nur was zugesagt hatten. Und ich wusste, oh, das könnte ja eng werden. Bin aber dann in die Rechtsabteilung gegangen und habe dann den Justiziar gebeten, doch dem Chef, Herrn Schrade, klarzumachen, dass es einen Vertrag gibt und wir eine Platte rausbringen müssen. So, das konnten sie dann auch nicht mehr ignorieren. Und dann bekam ich das grüne Licht, eine Platte zu machen, so billig wie möglich. Deswegen habe ich sogar noch mein eigenes Foto, das ich geschossen hatte, von Tony Sheridan auf der Bühne, kostenlos meiner Firma geschenkt, damit wenigstens ein Foto auf dem Cover drauf sein würde. Interessant war dann, dass ich ein paar Monate später diese selbe Platte vor der Veröffentlichung auf einer Vertretertagung der Philips, wo alle Vertreter aus ganz Deutschland zusammenkamen, habe ich im Rahmen meines Vortrages über die Jazz-Neuerscheinung am Ende dann gesagt, ich habe da noch was anderes gemacht, gibt da diesen neuen Club in Hamburg und da entsteht eine völlig neue Art von Unterhaltungspopmusik und das haben wir aufgenommen, da kommt jetzt ein Album, Twist im Star Club, ich will das mal vorstellen. Und siehe da, die Begeisterung bei den Vertretern war phänomenal. Die fanden das alle ganz toll und sagten, ja, wir brauchen davon Singles. Und dann natürlich mein Chef Schrade, gönnerhaft stand auf, meine Herren, während Sie hier sitzen, kann ich Ihnen verraten, die Single-Pressen laufen schon in Hannover, das war das Presswerk. Das heißt, es erschien dann nicht nur das Album, sondern erschienen auch gleichzeitig 4 Singles. Star Club war so erfolgreich, zumal ich ja ein ganzes Album von den Searchers aufgenommen hatte, dass in der Nachfolge dieses großen Single-Hits, Sweets for My Sweets, war das dann ein richtig internationaler Erfolg. Und das führte dann dazu, dass ich einige dieser Bands auch dann im Studio weiter betreut habe, insbesondere die Rattles. Die Rattles natürlich waren dann in Deutschland extrem erfolgreich. Insofern hat auf einmal meine Karriere einen vollkommen anderen Dreh erfahren. Und wenn man so will, war der Ausgangspunkt dieser späteren Karriere mein frühes Bekenntnis zur neuen englischen Popmusik und natürlich damit zum Rock'n'Roll. Ich habe dann meinen Job bei Philips in 1967 aufgegeben, mit dem Wunsch, mein eigenes Jazzlabel gründen zu wollen und bin dann nach München gegangen. Es ist dann doch wieder alles ganz anders gekommen, weil da bekam ich die Einladung von dem Eigentümer von Liberty Records in Los Angeles, der eine eigene Plattenfirma machen wollte in Europa und irgendwann kam er nach München und dann saß er im Bayerischen Hof und dann sagte er, Siggy, I want to have my own record company in Germany and you're gonna run it. Ich war zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Mein wichtigster Job bestand ja darin, die amerikanischen Aufnahmen von Liberty Records in Deutschland erfolgreich zu vermarkten. Und Vicky Carr zum Beispiel war ein Superstar in den USA, aber in Deutschland ging diese Musik nicht. Dann gab es eben einen Sänger, Johnny Rivers, das war schon eher etwas für Europa. Das haben wir auch ganz gut hingekriegt. Und dann musste ich natürlich, um meine deutsche Liberty erfolgreich zu gestalten, musste ich Produkte finden, die dem deutschen Markt gerecht sind. Das habe ich dann mit Katja Epstein versucht und auch erfolgreich hinbekommen. Und zum anderen habe ich die neuen Tendenzen in der Rockmusik in Deutschland aufzuspüren versucht. Bands, die einen ganz spezifisch europäischen Charakter haben. Und deswegen war für mich, als ich Can hörte und auch als ich Amandul 2 hörte, klar, das sind Bands, die leisten einen völlig eigenständigen Beitrag zu dieser neuen internationalen Bewegung der Rockmusik. Ich hatte eine wunderbare Zeit bei Liberty, nur hat Al Bennett dann 1969 hat er die Firma verkauft. Und zwar verkauft an einen Versicherungskonzern Transamerica in San Francisco. Dann hatte ich auf einmal mit völlig anderen Leuten zu tun und das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich mich entschieden zu sagen, jetzt musst du dich wieder erinnern an deinen eigenen Jugendtraum, nämlich ein eigenes Jazzlabel zu machen. Ergo habe ich gekündigt 1970 im September und habe gedacht, jetzt mache ich Act. Aber dann kam es wieder ganz anders. Dann kam wieder ein anderer Amerikaner, den ich ein paar Jahre vorher in Berlin kennengelernt habe, nämlich den legendären Jazzproduzenten Nesri Ertegun, verantwortlich für einige der berühmtesten Jazzaufnahmen in der Geschichte. John Coltrane, Giant Steps oder auch Ornette Coleman, New Things of Jazz to Come oder das Modern Jazz Quartet oder. Also einer der ganz, ganz großen Produzenten. Er öffnete mir dann, er hätte den Job übernommen für den Konzern Warner, eine internationale Gesellschaft aufzubauen mit dem Ziel, das größte Record-Label der Welt zu werden. Und für diese Aufgabe brauche ich dich in Deutschland. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber ich will doch mein Jazz-Label machen. Und da werde ich es nie vergessen, wie er sagte, Siggi, we both know there is no money in jazz. So let's do something more important, but there will always be jazz in what we're doing. So habe ich dann gedacht, na gut, mit Nesri Ertegun zu arbeiten, ist eine so große Ehre, dass ich mich darauf eingelassen habe und habe dann akzeptiert, im April 1971 wieder zurückgehend nach Hamburg die Wert als Gründungsgeschäftsführer zu führen. Die Überraschung auch für mich war, wir haben, in dem Fall Atlantic, wir haben die Rolling Stones unter Vertrag genommen. Und die erste Platte, die wir veröffentlichen sollten, als neue Company, war Sticky Fingers von den Rolling Stones. Das war natürlich eine Sensation und war auch mit einigen Komplikationen verbunden, weil das von Andy Warhol entworfene Cover war ja höchst kompliziert, weil es war ja ein Album, also Vinyl, und eingearbeitet war ein richtiger Reißverschluss in diese Blue Jeans. Wir ja wussten, dass die drei Firmen, Elektra, Warner und Atlantic, zusammen damals das wirklich das beste Portfolio an Rockmusik weltweit hatten. Für Rolling Stones, Neil Young, Crosby, Stills, Nash & Young, später Yes, Led Zeppelin nicht zu vergessen natürlich. Und mit all diesen Bands hatte ich es natürlich dann zu tun und habe dann meine Leidenschaft für den Jazz mal ein bisschen in den Hintergrund gestellt und den Tanz um das goldene Kalb des Rock'n'Roll hautnah mitzuerleben. Aber gleichzeitig war klar, wenn wir diese Firma Wea in Deutschland zu einem richtig großen Label machen wollen, dann müssen wir auch im nationalen Repertoire punkten. Damals hatte ich als ersten Künstler auch wieder Klaus Doldinger mitgenommen. Der war der erste Wea-Künstler. Und der hatte zu dem Zeitpunkt die Band Passport gegründet. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Passport-Konzert gehört habe in Nürnberg live, war ich hinter der Bühne bei den Musikern und sprach auch mit Udo Lindenberg. Und ich fragte so, hey Udo, was hast du als nächstes vor? Und seine Antwort war, ich werde Millionär. Oh, ja, womit denn? Sagt er, ich mache eigene Platten. Tatsächlich, auch ein paar Monate später, schickte mir Lindenberg seine erste eigene Produktion. Es war aber englisch gesungene Rockmusik. Und ich habe das gehört und gedacht, im Vergleich zu dem, was ich schon habe, Rolling Stones, Led Zeppelin, da kann das nicht bestehen. Also sagte ich, lieber Udo, das kann ich leider nicht machen. Und habe ihm abgesagt. Und er ging dann nach Hamburg zur Konkurrenz, zur Teldec, und die haben den Vertrag gemacht. Die haben die Platte auch rausgebracht. Und die Platte war natürlich kein Erfolg, wie ich das auch vermutet habe. Nur, was ich nicht ahnen konnte, ist, die nächste Platte, die Udo dann machte, war Daumen im Wind, und zwar deutsch gesungen. Und da hat er sich schon profiliert als wirklich talentierter Songschreiber mit einem enorm guten Gefühl für die deutsche Sprache. Aber da war es zu spät, da hatte er bereits einen Vertrag mit der Teldec und solche Verträge laufen normalerweise über 5 Platten. Also versuchte ich, eigene Künstler mit ähnlicher Struktur zu finden und den ersten Künstler, den ich dann tatsächlich auch gefunden habe und auch zu großem Erfolg verhelfen durfte, war Marius Müller-Westernhagen, der sich auch nicht über Nacht eingestellt hat, denn der große Erfolg war ja dann schon die 4. Platte. Ich war mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. 10 Jahre nachdem ich nun die Deutsche Wehr erfolgreich geführt habe, war für mich der Zeitpunkt gekommen zu sagen, hey, warum bist du eigentlich in diese Branche eingestiegen? Du wolltest dein eigenes Jazzlabel machen. Und mit Jazz hat das, was du jetzt in den letzten 10 Jahren gemacht hast, wirklich nichts mehr zu tun. Und ich dachte, hör auf, wenn es am schönsten ist, und mach dein Jazzlabel. Das habe ich dann meinem väterlichen Freund und Gönner und Mentor Nesi Oettingen dann unterbreitet. Und er sagte dann, nein, Sigi, ich habe noch mehr wie dir vor. Du wirst jetzt Präsident von Warner Europa und damit verantwortlich für das gesamte europäische Geschäft von Warner. Natürlich ein Riesenjob, eine Riesenherausforderung, aber natürlich auch mit sehr vielen Annehmlichkeiten verbunden. Ich lebte dann in London, musste dann mindestens einmal im Monat in New York sein, flog also Concorde und Limousinen und alles, was dazugehört. Und habe dann noch einige Jahre eben die Geschicke von Warner in Europa geleitet, bis 1988, zu dem Zeitpunkt, als nämlich Nesi Oettingen aus Altersgründen den Posten als Chairman von der weltweiten Warner-Organisation verlassen sollte. Und ich habe dann gedacht, jetzt ist der ideale Augenblick gekommen, auch zu gehen und endlich das zu machen, was ich eigentlich von Anfang an immer wollte, nämlich meine eigene Firma zu gründen. Und ich habe 88 das Act-Label als Verlag in London gegründet und meine alten Kumpels und Freunde, Annette Humpe und Jim Rakete, die wollten unbedingt dabei sein, sage ich, okay, dann könnt ihr ja in Berlin eine progressive Popproduktion als Produktionsfirma gründen und ich werde von London aus mein Jazzlabel betreiben. Dann kam noch dazu, dass die Polydor oder Polygram damals dies unbedingt haben wollte, also ein ehemaliger Kollege von mir war damals Chef, Ben Bünders, und machte das Angebot, dass sie diese neue Firma komplett durchfinanzieren wollten. Und da ich natürlich auch Kaufmann bin, habe ich gedacht, naja gut, wenn ich das Ganze betreiben kann, ohne selbst ins finanzielle Risiko gehen zu müssen, dann werde ich diese Chance ergreifen. Das war ein großer Fehler. Wir haben dann die ersten Produktionen gemacht in Berlin. Aber nach einem Jahr wurde der Ben Bünders als Präsident von Polygram Deutschland geschasst. Und die Nachfolger hatten als erstes nichts anderes zu tun, als den Vertrag mit Act zu kündigen. Und dann habe ich erst einmal gesagt, so, ich mache einen Neustart, aber diesmal genauso, wie ich es ursprünglich eigentlich vorhatte. Und das Erste, was ich realisieren wollte, war eine Platte, die anknüpft an das, was für mich ja in der Karriere auch wichtig war, nämlich The Sketches of Spain. Ich war schon sehr früh auch ein großer Freund der Flamenco-Musik und wollte jetzt diese Verbindung von Jazz und Flamenco auf meinem Label als Startpunkt für diese neuen Aktivitäten auswählen. Und so entstand Jazz España. Ein Album, das ja aus dem Stand heraus auch gleich erfolgreich war, sogar 2x für einen Grammy nominiert worden ist. Und dann kam mir zugute, dass ich 94, also 2 Jahre nach der Gründung, erstmals zum Jazz Baltica Festival nach Salzau gereist bin. Und in Salzau hörte ich dann den Nils Landgren. Seine Band hieß Nils Landgren Unit und als Gast hatte er Maceo Parker dabei. Und die spielten lupenreine Funkmusik. Und ich war sowas von begeistert von dem Künstler Nils Landgren, sowohl als Bandleader vor einer Band, sowohl als Virtuose auf der Posaune, auch als Sänger. Aber ich dachte, Herrgott, das ist natürlich eine uramerikanische Musikform und vor allen Dingen eine urschwarze amerikanische Musikform. Braucht das eigentlich jemand in Deutschland oder in Europa von einer weißen Band? Aber letztlich habe ich mich dafür entschieden, das zu tun, weil mich der Nils Landgren so fasziniert hat. Und wir haben die Band dann umbenannt in The Nils Landgren Funk Unit und haben als erstes das Live-Album mit Maceo Parker veröffentlicht. Und wir haben in den jetzt 20 Jahren der Zusammenarbeit haben wir über 750.000 CDs verkauft. Das ist eine unfassbare Zahl, die selbst für Pop-Künstler heutzutage ein hohes Erfolgserlebnis wären. Und dann brachte er ins Studio den jungen Pianisten und Keyboardspieler Esbjörn Svensson mit. Und da war mir auf einmal klar, hey, Das ist ein Juwel, eines der größten Talente, das dir je über den Weg gelaufen ist. Esbjörn Svensson hat ja nicht nur einen kommerziellen Erfolg gehabt, sondern er hat ja tatsächlich auch musikalisch die Kunst des Klaviertrios revolutioniert, ist vielleicht etwas übertrieben, aber er hat zumindest einen völlig neuen europäischen Aspekt in diese Form des Jazzmusizierens gebracht, mit weltweiter Anerkennung. Bedauerlicherweise ist er ja leider 2008 bei dem Tauchunglück in Stockholm ums Leben gekommen. Das hat mich damals so sehr getroffen, dass ich eigentlich auch vorhatte, die Arbeit mit dem Label einzustellen, weil ich dachte, ein solches Talent werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht nochmal finden. Und habe dann mich aber besonnen und hatte zu dem Zeitpunkt schon die ersten Aufnahmen veröffentlicht mit Michael Wolny. Und dann kam wieder für mich die Überlegung, will ich den jetzt allein lassen? Will ich jetzt eine Reihe von anderen Künstlern, an die ich glaube und die auch an mich glauben, will ich die im Regen stehen lassen? Wir werden trotzdem, auch wenn ich jetzt aufhöre, den Esbjörn Svensson nicht wieder zurück ins Leben herrufen können. Also habe ich mich entschieden, weiterzumachen. Und ein Musiker, mit dem der Michael Wolny damals schon zusammenarbeitete, auch einem meiner Heroen aus den 60er Jahren, war Heinz Sauer. Und so kam es, dass ich mit Heinz Sauer und Michael Wolny die Duo-Aufnahmen ins Leben gerufen habe, die zunächst einmal sogar sehr viel erfolgreicher waren als das Trio von Michael selber. Und dann kam eben auch die Zusammenarbeit mit Michael Wolny und Joachim Kühn. Ich habe die dann eingeladen, zusammen mal nach Elmau zu kommen für eine Woche, um dort auf Schloss Elmau einfach mal drauf los zu musizieren und vielleicht auch ein Konzert zu geben. Und wenn das dann auch musikalisch so toll wird, wie wir uns das erträumt haben, dann machen wir vielleicht auch eine CD davon. Joachim war eher skeptisch, weil er sagt, ich selbst spiele schon so viele Noten, wenn dann auch noch zwei Pianisten zusammenspielen, was soll denn daraus werden? Aber wir haben es gemacht und es ist eine der schönsten Produktionen, die wir wahrscheinlich überhaupt gemacht haben auf dem Label, dieses Duo von Joachim Kühn und seinem Bewunderer Michael Wolny. Wobei vielleicht an dieser Stelle interessant ist, dass die wichtigste, vielleicht nicht musikalisch wichtigste, aber für uns wirtschaftlich wichtigste Platte, die wir überhaupt je gemacht haben in den 23 Jahren, war Bugge Wesseltoft mit dem It's Snowing on My Piano. Eine Platte, nur Solo-Klavier, mit dem Untertitel Music with Christmas in Mind. Vor dieser Platte haben wir inzwischen über 150.000 Stück verkauft. Sie läuft jedes Jahr zu Weihnachten wieder aufs Neue und sie ist mit Abstand die erfolgreichste Act-Veröffentlichung der letzten 23 Jahre. Twist im Star Club. Der Beginn der Karriere des Musikers und Musikproduzenten Siegfried Loch, der in diesen Tagen 75 Jahre alt wird. Eine Sendung von Albert Wiedenhöfer für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Nächsten Sonntag an dieser Stelle einer, der in der Presse wegen seiner eigenen Art der Regieführung sogar Theaterverhunzer genannt wurde. Hans-Günther Heime, Regisseur, der 80 Jahre alt wird. Zu hören Sonntag um 7.05 Uhr und um 18.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.